Fjodor Dostojewski. Schuld und Sühne. Gelesen von Gerd Warmeling. Anfang Juli, an einem außergewöhnlich heißen Tage, verließ ein junger Mann gegen Abend seine Dachstube, die er in einem Hause der Esschen Querstraße als Untermieter bewohnte, trat auf die Straße hinaus und ging langsam wie unentschlossen in der Richtung zur Kukuschkinbrücke. Eine Begegnung mit seiner Wirtin auf der Treppe war ihm glücklicherweise erspart geblieben. Sein Stübchen lag unmittelbar unter dem Dach des hohen, fünfstöckigen Hauses und glich eher einer Handkammer oder einer Art Schrank als einem Wohnraum. Seine Wirtin aber, von der er diese Kammer mit Mittagessen und Bedienung gemietet hatte, wohnte eine Treppe tiefer in einer separaten Wohnung, und jedes Mal, wenn er auf die Straße hinausging, musste er unvermeidlicherweise an der Küche der Wirtin vorbeigehen, deren Tür fast immer sperrangelweit offen stand. Und jedes Mal hatte der junge Mann im Vorbeigehen eine gleichsam schmerzhafte und feige Empfindung, deren er sich schämte und zu der er die Stirn runzelte. Er war bei der Wirtin stark verschuldet und fürchtete sich, ihr zu begegnen. Nicht deshalb, weil er von Natur feige oder schüchtern gewesen wäre, nein, er war sogar das Gegenteil der Fall. Aber seit einiger Zeit befand er sich in einem überaus reizbaren und gespannten Zustand, der fast schon an Hypochondrie grenzte. Er hatte sich dermaßen in sich selbst verbohrt und sich so vollständig von allen Menschen zurückgezogen, dass er sich bereits vor jeder Begegnung fürchtete, nicht bloß vor einer Begegnung mit der Wirtin. Er war arm wie eine Kirchenmaus, aber selbst diese bedrängte Lage hatte in letzter Zeit aufgehört, ihn zu bedrücken. Er hatte es vollkommen aufgegeben, sich mit seinen Studien zu befassen, und hatte auch gar keine Lust mehr dazu. Im Grunde fürchtete er sich nicht einmal vor der Wirtin, was auch immer diese gegen ihn im Schilde führen mochte. Aber auf der Treppe stehen bleiben, jeden Unsinn über diesen Alltagskram, der ihn gar nicht interessierte, anhören zu müssen, all diese ewigen Mahnungen, seine Schulden zu bezahlen, die Drohungen, die Klagen anhören und sich den Kopf nach Ausreden zerbrechen, sich entschuldigen und lügen zu müssen. Nein, da war es schon besser, wie eine Katze die Treppe hinunterzuschleichen und sich davonzumachen, ohne von einem Menschen gesehen zu werden.